Drei Gründe für Übergewicht. Der erste Grund sind die falschen Glaubenssätze der Übergewichtigen. Der zweite Grund ist der falsche Beweggrund zum Essen. Der dritte Grund liegt im Vorteil, den sie sich durch das Übergewicht verschaffen. Grund Nummer 1: Falsche Glaubenssätze. Wir haben alle eine ganze Reihe von falschen Glaubenssätzen. Diese beinhalten Informationen, die wir im Laufe unseres Lebens ungeprüft übernommen haben. Interessanterweise werden manche Menschen sogar aggressiv, wenn man sie auf falsche Glaubenssätze hinweist, und verteidigen ihre bisherigen Ansichten vehement, selbst wenn sie bereits spüren, dass diese paradox oder schlichtweg falsch sind. In der Historie sind genügend Fälle bekannt, in denen falsche Glaubenssätze sogar unter Einsatz des Lebens oder Androhung des Todes verteidigt worden sind. Nicht nur Martin Luther oder Galileo Galilei hatten bekanntlich so ihre Probleme mit den dogmatischen Vorstellungen der damaligen Kirche, sondern auch berühmte Physiker wie Albert Einstein, Max Planck oder Nikola Tesla stießen auf den Widerstand ihrer Gesellschaft, da sie das bislang gültige naturwissenschaftliche Weltbild hinterfragten und widerlegten. Auch bekamen sie aus der Gesellschaft den Gegenwind zu spüren, den die Soziologen Systemträgheit nennen. Und ich nenne es Trotz. Vor einigen Jahren wollte eine Zeitungsredakteurin mit mir in einem Interview darüber debattieren, dass meine Thesen nicht stimmen könnten, weil sie zu einfach erscheinen und sie noch nie zuvor davon gehört hatte, ohne je eines meiner Bücher gelesen zu haben. Was war der Hintergrund? Sie wollte weder akzeptieren, dass unser Empfinden einen so mächtigen Einfluss auf unsere Gesundheit hat, noch wie leicht es ist, dieses Empfinden und damit den Einfluss auf den Körper durch bloße Erkenntnis zu verändern. Denn wenn es doch so leicht ist, mit bloßer Reflexion schwerwiegende psychosomatische Symptome zum Verschwinden zu bringen, hätte sie sich womöglich schwere Vorwürfe gemacht, denn sie wäre folglich mitschuldig an der Pflegebedürftigkeit und letztlich am Tod ihrer Mutter gewesen, die zeitlebens Kummer gehabt hatte und stark asthmakrank gewesen war. So glaubte sie zumindest. Um diesem einen Schuldgefühl zu entgehen, wurde sie rein vorsichtshalber selbst zum Kläger. Ich kann es ihr nicht verdenken, so tickt unsere auf Selbstschutz ausgerichtete Psyche nun einmal. Problematisch ist aber, dass etwa Millionen übergewichtige Menschen eine Lösung suchen und es diese Lösung gibt, sie aber aufgrund von wirtschaftlichen, ideologischen oder persönlichen Interessen unterschlagen wird. Wundern Sie sich also nicht, falls Sie nun bei der folgenden Widerlegung der Glaubenssätze eines Übergewichtigen bei sich selbst einen gewissen Widerstand verspüren. Typische Überzeugungen eines übergewichtigen Menschen sind: Übergewicht ist erblich bedingt. Ich bin krank oder esssüchtig. Der Stoffwechsel ist der Grund fürs Übergewicht. Ich esse zu viel. Ich bewege mich zu wenig. Ich esse zur falschen Zeit. Ich esse das Falsche. Abnehmen ist anstrengend. Nun, die Glaubenssätze sind tatsächlich alle falsch. Wir sehen uns das jetzt einmal genau an, welche dieser Überzeugungen auf sie zutrifft und wie sie loswerden können.